Der verehrte Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte das Naturmuseum und den zentralen zoologischen Garten kurz vor ihren Einweihungen. Ihn begleiteten die leitenden Funktionäre der Partei und Armee. Beim Rundgang durch verschiedene Orte im Naturmuseum machte sich Kim Jong-un konkret mit dem Verlauf der Bauarbeit vertraut. Er würdigte den zuständigen Bereich und die Bauarbeiter für die ausgezeichnete Errichtung des Naturmuseums, indem er wie folgt betonte: Durch die Entstehung des Naturmuseums, der Basis für Massenerziehung, wissenschaftliche Forschung und Verbreitung der Kenntnisse in Natur, verfügen unsere Bürger, Jugendlichen, Studenten und Schüler über erneuten eigenartigen Bildungsstützpunkt und kulturellen Erholungsort. Alle Hallen im Naturmuseum sind gut eingerichtet. Sonderbar ist die Kosmoshalle, in der die Kenntnisse im Sonnensystem und Erde, die im Evolutionsverlauf des Weltraums gebildet wurden, in Verbindung mit der Entstehung des Lebens vermittelt werden. In einigen Hallen zur Veranschaulichung der Evolution der Tier- und Pflanzenwelt sind verschiedene Exemplare und wissenschaftliche Materialien durch vielfältige Methoden ausgestellt, was den Besuchern wichtiges Verständnis und umfangreiche Kenntnisse in Natur geben kann. Auch in der Tier- und der Pflanzenhalle sind unterschiedliche Exemplare der Tiere und Pflanzen, ausgestopfte Exponate und weitere nach Sorten systematisiert und lebhaft zur Schau gestellt. Das Naturmuseum wird zukünftig zur wissenschaftlichen Forschung, geschweige denn zur Ausbildung der Jugendlichen und Werktätigen aktiv beitragen. Nach diesen Worten gab er wertvollen Hinweis darauf, nach dem Prinzip der Wissenschaftlichkeit, Nützlichkeit und Gastfreundschaft das Naturmuseum besser zu gestalten. Anschließend begab er sich zum zentralen zoologischen Garten. Beim Anblick des Panoramas des zentralen zoologischen Gartens sagte er voller Zufriedenheit: Es ist herrlich, schon beim Eintreten in die große Haupthalle, die den Tiger vom Gebirgebeck darstellt, werden die Besucher Lebensfreude und Sinn empfinden. Durch den energischen Kampf der Bauarbeiter wurde das Vorhaben der Partei erfüllt, trotz des Mangels an vielem, dem Volk gute Bedingungen für kulturelle Erholung zu geben. Die Zuchtställe sind so intuitiv und plastisch entworfen und gebaut, dass sie aus weiter Ferne gleich erkannt werden, welche Tiere da sind. Deren Außen- und Innenseiten sind einwandfrei eingerichtet und geben den Besuchern den Eindruck, als seien sie im Lebensort der entsprechenden Tiere. Kim Jong-un besichtigte die Halle der Kriechtiere, die an eine große Schildkröte mit gehobenem Kopf erinnert. Er sagte hochschützend, es sei sehr eigenartig gebaut. Danach besuchte er andere Pavillons, darunter die Ställe der Affen, Elefanten, Giraffen und kleinen Pferde, und meinte, ungeachtet der Saisons könnten sich die Besucher hier vergnügen. Bei Besichtigung der neuen Wildtierstelle schätzte er so hoch: Die Vorderseite dieser Stelle ist mit hartem Glas versehen, was besser als früher aussieht. Wenn der zentrale zoologische Garten eingeweiht wird, kann unser Volk mehr Glück und Freude erleben und darauf stolz sein, mit Recht die Zivilisation im Weltniveau zu genießen. Die Bauarbeiten mit viel Mühe haben sich gelohnt. Wenn man das Naturmuseum und den zentralen zoologischen Garten besucht, wird man gut merken, wie stark die Macht des Südkorea ist und welches Niveau unsere Zivilisation erreicht hat. Nach diesen Worten stellte Kim Jong-un den betreffenden Funktionären, Bauarbeitern und Belegschaften die Aufgaben dafür, durch gute Beendigung der Bauarbeit die Vorbereitung auf Verwaltung und Betrieb einwandfrei zu treffen.